Glück ist der einzige Sinn des Lebens. Das soll der berühmte englische Schriftsteller William Somerset Maugham gesagt haben, als er auf sein Leben zurückblickte, schon hochbetagt. Sein weltweiter Erfolg ermöglichte ihm ein glanzvolles äußeres Leben, hat 80 Millionen Bücher verkauft. Und bis ins hohe Alter war sein Leben aber doch geprägt von vielen Zweifeln und Handicaps. Somerset Maugham war ursprünglich Arzt, bis er zu schreiben anfing. Somerset Maugham sei nur ein Unterhaltungsschriftsteller, sagten die Kritiker, aber gelesen wurden seine Romane und Kurzgeschichten auf der ganzen Welt. Wie viele Generationen außerhalb Englands haben bei der Lektüre von Somerset Maughams Kurzgeschichten wohl Englisch gelernt. Unsere heutige Erzählung könnte man, wenn man wollte, ein wenig mit Maughams Lebensresümee gleichsetzen, vom Glück als einzigem Sinn im Leben, denn es geht darin um einen Arzt, der über eine sehr klare Selbsterkenntnis verfügt und auch danach handelt. Er wird ein glücklicher Mensch, aber hören Sie selbst. Es liest Felix von Manteuffel. Es ist sehr gefährlich, in das Leben anderer Leute einzugreifen. Und ich habe mich immer über das Selbstvertrauen gewundert, mit dem Politiker, Reformer und sonstige Wohltäter ihre Mitmenschen zwingen, liebgewordene Gewohnheiten und Lebenshaltungen aufzugeben. Ich meinerseits erteile nur ungern Ratschläge. Wie soll ich jemandem raten, den ich nicht ebenso genau kenne wie mich selbst? Und um die Wahrheit zu sagen, ich kenne schon mich selbst nicht ganz genau. Meine Mitmenschen sind mir völlig fremd. Das heißt, dass ich nur vermuten kann, was sie denken und fühlen. Jeder von uns ist ein Gefangener seines eigenen Ichs und kann sich von seiner Einzelzelle aus nur durch verabredete Zeichen und Symbole mit den anderen Gefangenen verständigen, denen es ebenso ergeht. Es ist klar, dass diese Zeichensprache zu Missverständnissen führen muss, und es ist erwiesen, dass einmal begangene Fehler sich im Rahmen unseres kurzen Erdenwallens nur sehr schwer gutmachen lassen. Dennoch gibt es immer wieder Menschen, die sich an andere Menschen um Rat wenden. Zum Beispiel an mich. Sie wollen von mir wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Sie wünschen, dass ich ihnen aus einem Dilemma heraushelfe, in das sie geraten sind. Sie machen mich zum Wegweiser ihres Schicksals. Einmal, das darf ich immerhin sagen, habe ich jemandem gut geraten. Ich war damals ein junger Mann und bewohnte in London ein bescheidenes Apartment nahe der Victoria Station. Eines späten Nachmittags, eben als ich beschloss, für heute genug gearbeitet zu haben, ging meine Türglocke. Draußen stand ein mir völlig Unbekannter, der mich nach meinem Namen fragte. Ich gab ihm die gewünschte Auskunft. Daraufhin fragte er, ob er eintreten dürfe. Ich bejahte, führte ihn ins Wohnzimmer und bat ihn, Platz zu nehmen. Da er sich offenbar ein wenig unbehaglich fühlte, bot ich ihm eine Zigarette an. Er hatte Schwierigkeiten, sie anzuzünden, ohne seinen Hut aus der Hand zu geben. Nachdem er seine Bemühungen erfolgreich abgeschlossen hatte, schlug ich ihm vor, den Hut auf einen Stuhl zu legen. Er kam meinem Vorschlag so eilfertig nach, dass er dabei seinen Schirm fallen ließ. »Bitte seien Sie nicht ungehalten, dass ich Sie derart überfalle«, sagte er. »Mein Name ist Stevens. Ich bin Arzt. Wenn ich nicht irre, sind auch Sie Mediziner.« »Ja, aber ich praktiziere nicht.« »Das weiß ich. Ich habe gerade Ihr Buch über Spanien gelesen. Darf ich Sie dazu etwas fragen?« »Es ist kein sehr gutes Buch, fürchte ich.« »Nun, jedenfalls wissen Sie etwas über Spanien. Und ich kenne sonst niemanden, den ich fragen könnte. Würden Sie mir ein paar Informationen geben?« »Mit Vergnügen.« Er sprach nicht sofort weiter, sondern griff nach seinem Hut, hielt ihn mit der einen Hand fest und streichelte ihn gedankenverloren mit der anderen. Möglicherweise beruhigte ihn das. »Ich bitte Sie nochmals um Entschuldigung für mein ungehöriges Eindringen«, sagte er und ließ ein verlegenes Lachen hören. »Aber seien Sie unbesorgt, ich werde Ihnen jetzt nicht meine Lebensgeschichte erzählen.« Wenn jemand so etwas sagt, dann weiß ich, dass er nichts anderes im Sinn hat als eben dies, mir seine Lebensgeschichte zu erzählen. Aber das stört mich nicht weiter. Manchmal höre ich sogar ganz gerne zu. »Meine Erziehung wurde von zwei alten Tanten besorgt«, begann er. »Ich bin niemals irgendwo hingereist. Ich habe niemals irgendetwas geleistet. Seit 6 Jahren bin ich verheiratet. Ich habe keine Kinder. Ich bin am Camberwell-Spital beschäftigt. Ich halte es nicht mehr aus.« Seine kurze, abgehackte Sprechweise wirkte sonderbar eindringlich, ja eindrucksvoll. Bisher hatte ich ihn nur flüchtig angesehen, jetzt fasste ich ihn genauer ins Auge. Er war von kleiner, untersetzter Statur, vielleicht 30 Jahre alt. In seinem rötlichen, runden Gesicht leuchteten dunkle, lebhafte Augen. Sein schwarzes Haar war kurz geschoren, sein abgetragener blauer Anzug war an den Knien stark ausgebeult und die offensichtlich vollgestopften Seitentaschen seines Rocks standen unordentlich ab. »Sie wissen ungefähr, was ein Spitalsarzt zu tun hat«, fuhr er fort. »Es ist jeden Tag das Gleiche. Und dabei wird es mein Leben lang bleiben. Ich frage Sie, ist das der Mühe wert?« »Sie verdienen damit Ihren Lebensunterhalt.« »Stimmt, ich werde nicht schlecht bezahlt.« »Würden Sie mir bitte erklären, weshalb Sie zu mir gekommen sind?« »Ich wollte Sie fragen, ob Sie glauben, dass ein englischer Arzt in Spanien eine Chance hat.« »Warum gerade Spanien?« »Ich weiß nicht. Irgendwie zieht es mich dorthin.« »Spanien ist ein wenig anders, als Sie es aus Carmen kennen.« »Aber in Spanien scheint die Sonne. In Spanien gibt es guten Wein und bunte Farben und eine Luft, die man atmen kann. Kurzum, ich habe durch Zufall gehört, dass in Sevilla ein englischer Arzt unterkommen könnte. Soll ich versuchen, mir dort eine Praxis aufzubauen? Oder bin ich verrückt, dass ich meinen sicheren Posten am Camberwell-Spital gegen etwas so Ungewisses eintauschen will?« »Wie denkt Ihre Frau darüber?« »Meine Frau ist einverstanden.« »Sie würden ein großes Risiko eingehen, das weiß ich.« Er machte eine kurze Pause. »Wenn Sie mir sagen, dass ich gehen soll, dann gehe ich. Wenn Sie mir sagen, dass ich bleiben soll, dann bleibe ich.« Seine dunklen, glänzenden Augen waren erwartungsvoll auf mich gerichtet. Ich wusste, dass er es ernst meinte. »Ihre ganze Zukunft steht auf dem Spiel«, sagte ich. »Sie müssen selbst die Entscheidung treffen. Ich kann Ihnen nur eines sagen. Wenn Sie nicht am Geld hängen, wenn es Ihnen genügt, gerade so viel zu verdienen, als Sie unbedingt brauchen, dann gehen Sie. Dann werden Sie ein herrliches Leben führen.« Er nickte, stand auf und verabschiedete sich wortlos. Während der folgenden Tage dachte ich noch ein paar Mal an ihn, aber bald entschwand die kleine Episode aus meiner Erinnerung. 15 Jahre oder noch mehr mochten vergangen sein, als ich mich einmal vorübergehend in Sevilla aufhielt und von einem leichten Unwohlsein befallen wurde. Ich erkundigte mich beim Hotelportier, ob es einen englischen Arzt in der Stadt gäbe. Er nannte mir die Adresse. Als ich aus dem Taxi ausstieg, trat ein kleiner, dicklicher Mann aus dem Haus hervor, der bei meinem Anblick stutzte und stehen blieb. »Kommen Sie zu mir? Ich bin der englische Arzt.« Ich erklärte ihm mein Anliegen und wurde von ihm ins Haus geführt. Es unterschied sich in nichts von anderen spanischen Häusern. Der Ordinationsraum, der auf den Innenhof hinausging, war mit Büchern, Zeitschriften, medizinischen Geräten und allerlei Krimskrams vollgestopft und hätte einem peniblen Patienten nicht eben Vertrauen eingeflößt. Als die Konsultation vorbei war, fragte ich den Arzt, was ich schuldig sei. Er schüttelte lächelnd den Kopf. »Nichts.« »Ja, aber was heißt das?« »Erinnern Sie sich nicht an mich? Ihnen habe ich doch zu verdanken, dass ich hier bin. Mein Name ist Stevens.« Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, wovon er sprach. Erst als er mir unsere lang zurückliegende Begegnung mit allen Details ins Gedächtnis zurückrief, besann ich mich auf ihn. »Ich habe mich oft gefragt, ob ich Sie jemals wiedersehen würde«, sagte er. »Ob ich jemals Gelegenheit finden würde, Ihnen zu danken.« »Dann sind Sie also mit meinem damaligen Ratschlag zufrieden?« Ich sah ihn an. Er war in den Jahren seither um einiges beleibter geworden. Sein kurzes Haar war einer Glatze gewichen, aber seine Augen zwinkerten immer noch lebhaft und fröhlich, und sein rötliches Gesicht machte den Eindruck außerordentlicher Wohlgelauntheit. Sein Anzug, offenbar von einem spanischen Schneider gefertigt, ließ, ebenso wie sein breitkrempiger Sombrero, jede Spur von Eleganz vermissen, aber er wirkte trotz all dieser Nachlässigkeit durchaus sympathisch. Vielleicht hätte man gezögert, sich von ihm den Blinddarm heraus operieren zu lassen, aber man konnte sich keinen liebenswerteren Trinkkumpan vorstellen. Er sah aus wie einer, der auf den ersten Blick erkennt, was ein guter Wein ist. »Waren Sie nicht verheiratet?«, fragte ich. »Meiner Frau hat es in Spanien nicht gefallen. Sie ist nach Camberwell zurückgegangen.« »Das tut mir leid.« Er schmunzelte. »Das Leben entschädigt einen für so manches.« Kaum hatte er zu Ende gesprochen, als eine nicht mehr ganz junge, üppige und keineswegs reizlose Spanierin in der Türe erschien. Sie redete ihn Spanisch an, er antwortete fließend, freundlich und respektvoll. Kein Zweifel, dass sie die Herrin im Haus war. Beim Abschied, schon vor dem Haus, kam er nochmals auf die Vergangenheit zu sprechen. »Wissen Sie noch, was Sie mir damals prophezeit haben? Wenn ich hierher komme, würde ich gerade so viel verdienen, als ich unbedingt brauche und würde ein herrliches Leben führen. Sie hatten recht. Ich war immer arm und werde es immer bleiben. Aber seit ich hier bin, macht mir das Leben Spaß. Ich würde mit keinem König tauschen.«